und innerhalb von 20 Minuten 21 feindliche Kampfwagen abschossen. Ein Flieger gegen ein englisches Panzerregiment. Obmann, als die Laufträger der abschossreichste Panzerkommandant, hat heute wieder eines seiner Meisterstücke geleistet. Der Sieger gut getarnt. Die britische Panzereinheit wurde nicht gewarnt. Sie schießt vorbei kam im Gebiet Villa Bocage. Sie wusste nicht, dies war ihr letzter Vormarsch. Auf Höhe des Tigers wurden sie attackiert und ein britischer Schützenpanzer explodiert. Der deutsche Panzerkommandant zeigt sich jetzt mit Vollgas voraus und das Bataillon zerrt. Ein Eisnauen schlug seine große Stunde. Widmerten Taten noch heute in aller Munde. Seine Tapferkeit und Mut brachte in diesen Lohn. Einzellaufen Schwerter für den Kampf um die Nation. Ein Eisnauen schlug seine große Stunde. Widmerten Taten noch heute in aller Munde. Seine Tapferkeit und Mut brachte in diesen Lohn. Einzellaufen Schwerter für den Kampf um die Nation. Im Sekundentakt beim Anblick des Tigers, die Briten die Anpackt. Viele Kampffahrzeuge von ihnen zerstört. Für seinen Einsatz hat man ihn geehrt. Mit dem Panzer allein gegen ein Bataillon. Er war ein Held für die ganze Nation. Durch Charaktereigenschaften sind heute fremd, kaum einer der Michael mit einem Eisnorden schlug seine große Stunde. Widmerten Taten noch heute in aller Munde. Seine Tapferkeit und Mut brachte in diesen Lohn. Einzellaufen Schwerter für den Kampf um die Nation. Eisnorden schlug seine große Stunde. Widmerten Taten noch heute in aller Munde. Seine Tapferkeit und Mut in diesen Not, reißen auf den Schwerter für den Kampf um die Nation. Der Widmann hat heute innerhalb von 20 Minuten 21 englische Panzer abgeschossen und dazu ein SPD-Bataillon verstanden. Mit einem Flieger ist er in den Feind hineingefahren und hat dieses Bravo. Der Kommandant begab sich, ich wusste